Start 0 auf 100 in 2 Sekunden. Schumacher. Schumacher. Dramatische Sekunde in der Box. Schumacher wie immer eine Sekunde schneller als die Konkurrenz. 20 Sekunden der Vorsprung für Schumacher. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher wieder im Rennen. Schumacher. Schumacher. Schumacher ist Weltmeister!